Ich war beinahe entschlossen, den Weg meines Freundes und Kameraden Hugo Gallo einzuschlagen. Das neue Zeitalter wollte ich aufgeben, um mich ganz der Arbeit in der inneren Welt, dem Kampf auf einer anderen Ebene zu widmen. Doch der Meister hatte mich nie gebeten, den äußeren Kami aufzugeben, weil, wie er versicherte, der Krieg in zwei oder mehreren Welten gleichzeitig stattfindet. Was innen ist, ist außen, was oben ist, ist unten, sagte er, den hermetischen Urteilsspruch wiederholend. Ich stellte die Herausgabe der Zeitschrift ein. Das erzeugte Verwirrung bei meinen Freunden der deutschen Botschaft, die mich zu einer Zusammenkunft einluden, in der sie mich nach dem Grund meiner Entscheidung fragten. Es war mir jedoch unmöglich, ihnen denselben zu enthüllen. Sie bedrängten mich und meinten, ich könnte doch den Führer nicht auf halbem Wege im Stich lassen, etwas, das ich niemals vorhatte. Aber auch sie konnte ich nicht verlassen. Ich verstand, dass dies so war, denn meine Ehre heißt Treue. Also gab ich die Zeitschrift Das neue Zeitalter wieder heraus. Die Unterbrechung war nur sehr kurz gewesen. Jedoch konnte man von der Ausgabe Nummer 19 einen Unterschied im Stil und in der Stimmung feststellen, in der Richtung zu einer gewissen Offenlegung des esoterischen Hitlerismus, eine Angelegenheit, die unsere Feinde sicherlich verwundert haben mag. Der sozialistische Senator Eugenio González ist von mir nie als Feind angesehen worden, seiner Kultur, seiner Beweglichkeit und seiner geistigen Ebene wegen. Er hatte die Enthüllung verstanden. Als er Rektor der Universität von Chile war, hatte er mich wohl über 20 Mal nach der Quelle meiner Kenntnisse über den Esoterismus Hitlers gefragt, den er zum ersten Male in Das neue Zeitalter entdeckt hatte. Eugenio González war Freimaurer. Sicher mag man dies in den Logen auch analysiert haben. Die große Entdeckung bei meinem Kontakt mit dem Meister war genau diejenige über die Persönlichkeit Hitlers und seines esoterischen Kampfes. Bis dahin hatten wir als einzigen Hinweis die außergewöhnliche Persönlichkeit des Führers, das Buch von Hermann Rauschning, Was der Führer sagte. Dieses auch heute noch mysteriöse Werk kann nur von einem Freimaurer geschrieben worden sein, der Anweisungen erhielt und von anderen verborgenen Kräften missbraucht worden ist, um es zu schreiben und zu veröffentlichen. Rauschning gehörte dem kleinen preußischen Landadel an, wenn ich nicht irre, und vertrat dadurch die Vorhut des Verrats, diesen kaum sichtbaren Teil des Eisbergs, der im großen Kriege an die Öffentlichkeit kam. Weiter vorn werden wir dieser finsteren Angelegenheit mehr Aufmerksamkeit widmen. Es war der Meister, der mir ein für allemal die Enthüllung über Hitler übergab. Seine Kenntnisse waren unmittelbare, ohne Missverständnisse zuzulassen. Ich hatte viele Jahre Zeit, um über das, was er uns gesagt hatte, nachzudenken und es vorsichtig zu analysieren, wie es meine Absicht war, besonders in diesen Dingen und schwer verständlichen Themen. Mein Temperament und meine intellektuelle Bildung brachten mich dazu, die magische Welt auf analytische Weise zu beobachten, ohne Fantasie und übermäßige Illusionen. Denn die magischen Dinge suchte ich nicht, sie stoßen von selbst zu mir. Deswegen befinde ich mich durchdrungen von einer magischen Wirklichkeit, man könnte es so nennen, die, obwohl magisch, nicht aufhört, wirklich zu sein. Wer das Buch »Die Schlange im Paradies« über meine Erfahrungen in Indien gelesen hat, wird festgestellt haben, dass meine Fantasie mich nie daran gehindert hat, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen und ich daher nicht überrascht werden konnte von den Fälschungen des Spiritualismus, die von den Yogas und den Mystikern jenes Landes auch vorgenommen werden können. Meinen Meister habe ich wahrheitsgetreu und sogar mit Skepsis von meinem Suchen nach dem Ashram der Siddhas und über das mögliche Ausfindigmachen unseres Tempels im Himalaya unterrichtet. Meine sehr junge Erfahrung mit der Politik unseres Landes machte mich für Zweifel empfänglich und bereit, die verborgenen Hintergründe der Tatsachen zu entdecken. Dieselbe Haltung habe ich immer gegenüber dem, was der Meister uns darlegte, eingenommen, ohne es verhindern zu können. Denn das Letzte, was ich gewollt haben könnte, war, mich selbst zu betrügen. Bis zum Ende meiner Tage weiß ich, dass ich mich nicht belügen kann. Darin bin ich ein Westgote bis auf die Knochen. Ein Germane kann nicht lügen. Deshalb waren die Deutschen immer so schlechte Diplomaten in einer Welt, in der die organische Lüge die Münze im Umlauf ist. Die Beziehung zwischen Schüler und Meister ist archetypisch, das heißt immer übereinstimmend und kann nicht verändert werden. Der Meister, der einen Schüler annimmt, trägt eine schwere Last auf seinen Schultern. Er wird zum Überbringer von Befehlen und Unterweisungen, die ihm von einem Jenseits kommen. Genau darum, wenn der Meister ex cathedra spricht, hat er Teil an der Unfehlbarkeit. Und der Schüler hat ad cadaverem zu gehorchen, ohne jemals zu diskutieren, ohne zu analysieren in diesem Fall. Genauso wie die hasanitischen Krieger der Alten vom Berge. Jeglicher Befehl, so unsinnig er auch sein möge, muss ausgeführt werden, denn der Schüler ist nicht imstande, den verborgenen, tiefen Sinn, der dahinter steht, zu verstehen. So ist der Meister verantwortlich für ein verborgenes, esoterisches Ereignis, das einem neuen Wesen, das geboren wird, die Tore zu einer anderen Welt aufstößt. Jedes Abfallen des Schülers betrifft den Meister in seinem eigenen Sein, schädigt und verletzt ihn, der außerdem vor denen vom Jenseits Rechenschaft ablegen muss, ob seines Irrtums in der Wahl seines Schülers. Genau darum, wegen meiner Annahme, wartete der Meister auf einen Befehl, auf ein direktes Zeichen der Brahmanen und des Tempels. Seine Verantwortung bestand darin, mich als Schüler empfohlen, meine Annahme erbeten und mich unterstützt zu haben. Nun gut, jedes Mal, wenn der Meister von Hitler sprach, tat er dies ex cathedra. Ich werde nur sagen, was er gesagt hat, auch was er nicht sagte. In der Beziehung zwischen Schüler und Meister gibt es einen schöpferischen Austausch, ein Zwiegespräch, von welchem beide Nutzen ziehen, das wie die Ausführung eines Konzertes für zwei Geigen vom Bach oder einer Geige und einem Cello ist. An der Ausführung dieses Werkes bin ich weiterhin beteiligt, denn es ist noch nicht beendet. Ich muss annehmen, dass es nie zu Ende sein wird, sondern dass es ewig andauert. Der Name in Sanskrit für den Meister lautet Guru, der des Schülers Chela.